in solcher Lage, wenn er aus der Gruft heraus lässt sich's frohlocken, Kamerad. Das Reich erwacht zur neuen Größe, zu einer anderen zwar, jedoch es wird das reichste Reich, das unsere und das der aufgehenden Sonne. Wie wir verkündet haben, Kamerad, und es wird 1000 Jahre währen, wie wir verkündet haben, Kamerad. Und wir haben bedüngt, jawohl, mit Blut und Blut. Und wir haben gesät, jawohl, mit Blut und Blut. Den Auftrag gab uns die Geschichte. Wir haben ihn erfüllt. Und ihr fahrt jetzt die Ernte ein. Und sie wird reichlich sein. Erweist euch ihrer würdig und unserer, Kamerad.